unendlich großer Gott, ach, wende dich zu uns, zu dem erwählten Geschlechte und zum Gebete deiner Knechte. Ach, lass vor dich durch ein inbrünstig Singen der Lippen Opfer bringen. Wir weihen unsere Brust dir offenbar zum Dankaltar. Du, den kein Haus, kein Tempel fasst, da du kein Ziel noch Grenze hast, lass dir dies Haus gefällig sein. Es sei dein Angesicht ein wahrer Gnadenstuhl, ein Freudenlied.